Erster, er brachte mich zum Tor im Osten. Zweiten, Gottes helles Licht kam von Osten her. Es war laut wie das Meer. Die Erde leuchtete hell. Dritter, das Bild sah aus wie meine erste Vision. Ich fiel mit dem Gesicht auf den Boden. Vierten, Gottes Licht ging durch das Osttor in den Tempel. Fünfter, der Geist hob mich hoch. Er brachte mich in den Innenhof. Der Tempel war voll von Gottes Licht. Sechster, ich hörte eine Stimme aus dem Tempel. Ein Mann stand neben mir. Siebter, er sagte, Menschensohn, hier ist mein Thron. Ich wohne hier für immer bei meinem Volk. Sie sollen meinen Namen nicht mehr schmutzig machen. Achter, sie bauten ihre Häuser direkt neben meinen Tempel. Nur eine Wand war dazwischen. Das machte mich sehr zornig. Neunter, jetzt müssen sie ihre falschen Götter wegwerfen. Dann wohne ich für immer bei ihnen. Zehnter, beschreibe dem Volk Israel den Tempel. Sie sollen sich wegen ihrer Sünden schämen. Elfter, wenn sie sich schämen, zeige ihnen den Bauplan. Schreibe alle Regeln auf. Sie sollen alles genauso machen. Zwölfter, das ist die Regel für den Tempel, der ganze Berg ist sehr heilig. Dreizehnter, das sind die Maße für den Altar. Der untere Teil ist eine Elle hoch und eine Elle breit. Vierzehnter, der Altar hat verschiedene Stufen. Die erste Stufe ist 2 Ellen hoch. Die nächste ist 4 Ellen hoch. Fünfzehnter, der obere Teil ist 4 Ellen hoch. An den 4 Ecken sind Hörner. Sechzehnter, der Altar ist oben quadratisch. Er ist 12 Ellen lang und 12 Ellen breit. Siebzehnter, die mittlere Stufe ist 14 Ellen lang und breit. Die Stufen zeigen nach Osten. Achtzehnter, Gott sagte, das sind die Regeln für den Altar. Man soll dort Opfer bringen. Neunzehnter, gibt den Priestern aus der Familie Zadok ein junges Rind. Es ist ein Opfer für die Sünden. Zwanzigster, nimm das Blut und streiche es an die 4 Hörner. So wird der Altar rein. 21. Mann verbrennt das Tier an einem Platz außerhalb vom Heiligtum. 22. Am zweiten Tag opfere einen Ziegenbock ohne Fehler. So wird der Altar wieder rein. 23. Danach bringe einen jungen Stier und einen Widder ohne Fehler. 24. Bringe sie zum Herrn. Die Priester streuen Salz darauf. Dann verbrennen sie die Tiere für Gott. 25. 7 Tage lang musst du jeden Tag diese Tiere opfern. 26. 7 Tage lang machen die Priester den Altar bereit. So wird er heilig. 27. Ab dem 8. Tag bringen die Priester eure Opfer. Dann werde ich euch freundlich annehmen.